المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ich wollte über die Gefangenen sprechen, über die muslimischen Gefangenen. Allah sagt in Surah 76, Vers 8: Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, einer Waisen und einem Gefangenen. Also, obwohl sie es lieben, sagen viele der Koran-Interpretierer, dass sie es selber brauchen. Sie geben Essen, obwohl man sie liebt. Man muss sich vorstellen, man hat, sagen wir mal, 10 Parfüme und eines davon gibt man weg. Das wird einem nicht besonders schwer fallen. Aber wenn man nur zum Beispiel ein Parfüm hat und man gibt dieses Parfüm, das wird einem viel schwieriger fallen. Wie man hat etwas zu essen. Wenn man viel zu essen hat, wird es einem nicht schwer fallen, etwas von seinem Essen abzugeben. Aber wenn man wenig hat und das trotzdem gibt, dann wird dies einem schwerfallen. Und Allah erwähnt diese Eigenschaft. Und das sind die Eigenschaften der Paradiesbewohner. Sie pflegten sich um die Gefangenen zu sorgen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, und der Hadith ist in Sahih al-Bukhari, Nummer 5373, Fukkul'ania, befreit die Gefangenen. Khubayb ibn Adi war ein Sahabi, der von den Mushrikinen gekreuzigt wurde, und bevor das wurde er gefragt, ob er einen letzten Wunsch hatte. Und er betete dann 2 Raka'a. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer holt seinen Körper als Preis für Jannah? 2 gingen daraufhin los und es ist überliefert, dass sie 40 Tage lang versuchten, diesen zu bekommen. Als sie ankamen bei dem Gebiet, war es bewacht von ca. 70 Mushrikin, die den toten Körper bewachten. Die Sahaba nahmen ihn vom Mast herunter und die Quraysh konfrontierten sie daraufhin. Sie sagten die Sahaba, yani, wir sind bereit, euch zu bekämpfen und zu sterben für unseren toten Bruder. Sie sagten, die Quraysh sagten daraufhin, beziehungsweise sie sagten, nehmt ihn. Für den Toten sagte er, yani Rasulullah sagte, für den Toten ist der Lohn Jannah. Was ist dann mit einem Lebendigen? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, einen Muslim, der in Gefangenschaft der Kuffar ist, zu befreien, ist mir lieber als der Besitz Arabiens. Und das ist in Adab al-Mufrad von Bukhari. Imam Abu Hanifa rahimahullah sagte, die Muslime von der Gefangenschaft zu befreien, sei es vom Westen oder Osten der Welt, ist Pflicht. Erwähnt bei Imam Sarachsi in seinem Al-Mabsud, auch im Tafsir von Imam Badawi rahimahullah. Imam Sheikh Khalil al-Maliki in seinem Mukhtasar, der Imam der Darul Hijra, also Imam Malik, sagte, jeder Muslim, der zwischen den Kuffar lebt, und der Muslim, der zwischen den Muslimen lebt, haben die gleichen Rechte. Und wenn sie in Gefangenschaft sind, ist es Pflicht des Khalifen, ihn zu befreien. Und wenn keiner übrig ist, das heißt kein islamischer Staat, ist es verpflichtend für ihn, das heißt jeden Muslim, ihn zu befreien. Imam Qurtubi, rahimahullah, sagte in seinem Tafsir, wie können wir es wagen, in Fitna zu sein, ja, gegenseitig zu bekämpfen, während Kuffar Muslime einsperren. Ibn al-Hazm, rahimahullah, sagt, es ist Ijma, Konsens der Sahaba, dass wenn der einzige Weg, die Muslime aus der Gefangenschaft zu befreien, das ganze Geld der Umma zu sammeln, es wajib wird, es auszugeben. Al-Muhalla Babul Asir. Ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa, Kitab al-Asir, Band 28, Seite 635. Das Befreien der muslimischen Gefangenen ist eine der größten Wajib-Handlungen und Geld auf diesem Weg auszugeben ist die beste Form der Anbetung. Jabir ibn Abdullah berichtet, dass der Gesandte Allah sagte: Keiner hilft einem Muslim zu einer Zeit, wo seine eigene Ehre erniedrigt wird oder seine Rechte verletzt werden, außer dass Allah ihm hilft. An einer Stelle, wo er es liebt, dass Allah ihm hilft. In Abu Dawud. So, jetzt kommen wir zu den Sunna-Wegen, wie man die Gefangenen befreit. Der erste Weg ist der offensive Dschihad. Der Erobern der Kuffar-Länder, der Länder der Kuffar. Manche sagen sogar, dass dadurch Dschihad Fardul Ain wird. Und dazu erwähne ich einige Beispiele. Khalifa Mu'tasim, über den Khalifa Mu'tasim. Eine Frau von den Muslimen wurde von den Byzantinern festgenommen. Und sie rief in Gefangenschaft: Wa Mu'tasim, Wa Mu'tasim, wo bist du Mu'tasim, wo bist du Mu'tasim? Diese Nachricht verbreitete sich, bis sie Mu'tasim erreicht hat. Er ließ den Adhan ausrufen und außerhalb der Gebetszeiten heißt dies Notsituation. Die Leute kamen eilends zur Moschee. Er ließ eine Armee zusammenstellen und fragte, welches ist die größte Stadt der Byzantiner. Sie sagten, Amuriya. Wir werden das erobern, sagt er. Und sie eroberten und eroberten, bis sie sie befreiten. Und der Khalifa Mansur, Mansur bedeutet der Siegreiche, eroberte und eroberte und machte viel Ghanima. Kriegsbeute, deswegen war sein Spitzname Mansur. Als er zurückkehrte nach Jahren und am Tor ankam, war eine alte Frau da. Als sie ihn sah, fragte sie: Bist du Al-Mansur? Ja, sagte er. Du bist nicht Al-Mansur, du bist der Besiegte, sagte sie. Er, yani Al-Mansur, sagte: Schau, ich komme von den ganzen Feldzügen, alle Feinde besiegend und die ganze Ghanima. Warum sagst du besiegt? Sie sagte, dass ihr Sohn immer noch in Gefangenschaft ist und er tat alles für sie und er wurde gefangen genommen. Also ihr Sohn. Bis du ihn befreit hast, hast du keinen einzigen Sieg errungen. Als Al-Mansur das hörte, drehte er sich zu seiner Armee und sagte: Wer von euch ist bereit zu kämpfen, bis wir ihren Sohn befreit haben? Alle akzeptierten außer ein Mann und sagte: Schau, ich reise und kämpfe für viele Jahre. Und ich bin sehr alt. Es ist jetzt Zeit für mich nach Hause zu gehen und zu sterben. Also lass mich gehen, also nach Hause. So drehten sie sich zur Frau und fragten: Hast du eine Entschuldigung für ihn? Sie sagten: Nein. Also sagt Al-Mansur: Was ist, wenn ich verspreche, sein Schwert zu nehmen und weiterhin nicht kämpfe? Sie akzeptierte dies. Sie eroberten, bis sie ihn befreite. Im alten Spanien, yani Andalusien, wurde eine Karawane überfallen und eine junge Frau von den Muslimen, ca. 18 Jahre alt, gefangen genommen. Und sie wurde nach Granada gebracht und gefoltert. Und sie rief: Hakem, wo bist du, Hakem? Und Hakem, er war ein Gouverneur, Hakem ibn Hisham. Als er dies hörte, machte er einen Eid bei Allah zu seiner Frau, dass sie Haram für ihn ist, bis er diese Frau befreit. Er stellte seine Armee zusammen und durchsuchte Stadt für Stadt und nahm Beute, bis sie zur Stadt des Königs kamen. Und er sandte dem König eine Nachricht: Gib uns diese Frau. Der König antwortete: Lass mich diese Frau behalten und du bekommst das ganze Besitz dieser Stadt. Hakem antwortete: Ich brauche dein Gold nicht. Ich gebe dir die ganze Ghanima, Kriegsbeute, die wir durch die Eroberungen bekommen haben, im Austausch für die Frau. Der König sagte: Über meine Leiche. Und Hakam nahm sie dann auch schließlich auch über seine Leiche. Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah sagt: Es ist wajib, Pflicht in den Kampf zu ziehen, um die Gefangenen zu befreien, wenn man dazu in der Lage ist. So, der zweite Sunnah-Weg ist der Gefangenenaustausch. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tat dies. Der Gesandte Allah nahm bei einem Feldzug Frauen gefangen und Feinde wollten sie zurücknehmen. So tauschte sie der Gesandte Allah gegen Muslime aus. Es wird überliefert von Imran ibn Hussein, dass Benu Uqeil und Benu Thaqif ein Bündnis hatten. Und Thaqif waren diejenigen, die einen Muslim gefangen haben. Also nahm sich der Gesandte einen von Uqeil. Der Mann von Okayl begann zu sagen, wo ist Mohammed, wo ist er? Der Gesandte kam daraufhin. Er fragte ihn, welche Straftat er begangen habe, dass er gefangen genommen wurde. Der Gesandte Allah sagte, du wurdest nicht wegen deiner Schuld gefangen genommen, sondern wegen dem Verbrechen deines Verbündeten. Deines Stammes Thaqif. Was wird aus mir? Das liegt bei deinen Leuten von Uqayl. Wenn sie Thaqif Druck machen, unseren Gefangenen freizulassen, lassen wir dich frei. Der Mann sagte, dass er Muslim werden will. Der Gesandte Allah sagte, wenn du das sagst, wenn du frei bist, wirst du Erfolg haben. Weil Islam unter Zwang nicht gilt. Der Mann wurde ausgetauscht und kam als Muslim wieder zurück. Der Gesandte Allah akzeptierte seinen Islam. Und der dritte Weg der Sunna, oder der dritte Sunna-Weg ist, Lösegeld zu zahlen. Umar radiallahu anhu sagte, das Lösegeld für die Muslime ist von Beit al-Mal, von der Staatskasse. Der Gesandte Allah sagte, das erste, wofür das Fay, yani die kampflose Beute, ausgegeben werden soll, ist für das Lösegeld der Muslime im Gefängnis. Yani. Und es gibt noch die Dua. Allah sagt in Sura 2, Vers 186, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Allah sagt hier, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Er sagt nicht, und sag, so bin ich nah. Denn Allah ist noch näher. Und der Hadith in Tirmidhi, wenn der Diener seine Hände für den Dua erhebt, dann schämt sich Allah, dass der Diener seine Hände wieder fallen lässt, ohne dass Allah ihm auf seine Dua antwortet. Und der Gesandte Allah sagte, Dua huwa al-ibadah. Die Dua ist Anbetung selber. Die Dua ist die Anbetung. Und ein anderer Hadith, der Gesandte Allah sagte, wenn du Dua machst für deinen Bruder, dann ist ein Engel bei dir anwesend und er sagt Amin, für dich auch. Also profitiert man selber sogar von der Dua. Und man muss wissen, wenn man die Dua die Hände für Dua hochhebt und man macht Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, da muss man Yaqin haben, Gewissheit haben, dass Allah den Dua annimmt, bevor man die Hände fallen lässt. والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك